steht ja auch auf diesem Einladungszettel drauf, so die wichtigen Eckdaten über mich selbst. Wie bin ich zur Apologetik gekommen? Nun, das ist auch wieder ein sehr gewundener Weg gewesen. Ist es immer noch? Ich habe an 6 verschiedenen Hochschulen studiert, hauptsächlich Theologie, in ganz verschiedenen Fachbereichen, Neues Testament, moderne Kirchengeschichte, Patristik, das heißt also antike Kirchengeschichte, Missiologie, dann einfach Theologie, Bibel. Apologetik selbst habe ich nie in dem Sinne studiert, dass ich Apologetikkurse besucht habe, außer einen. In all den vielen Jahren meines Studiums habe ich nur einen einzigen Kurs in Apologetik besucht. Trotz alledem war dieses Fach immer ein persönliches Lieblingsfach von mir. Ich habe dann viele Bücher gelesen über ganz verschiedene Fachbereiche, die eben zur Apologetik dazugehören. Meine Doktorarbeit, die ich in moderner Kirchengeschichte geschrieben habe, über die amerikanische Christenheit des frühen 20. Jahrhunderts, also von 1990 bis 1945, war im Grunde eine apologetische Arbeit. Auch wenn es offiziell eine Kirchengeschichtsarbeit gewesen ist, so habe ich doch diese Arbeit dazu verwendet, um eine apologetische Absicht zu erreichen. Die Einzelheiten möchte ich jetzt nicht erklären, das würde tatsächlich zu weit führen, aber das zeigt Ihnen trotz alledem eben mein persönliches Interesse an dieser Fachrichtung der Apologetik. Das war natürlich auch Motivation, wieso kurz ich und Christoph Kunz das Werksinstitut gegründet haben vor etwas mehr als einem Jahr, um einfach diesen Schwerpunkt mehr in die Gemeinden hineinzutragen. Wir denken, dass Apologetik äußerst wichtig ist, zum einen, zum anderen sehr vernachlässigt wird oder überhaupt nicht angesprochen wird und zum dritten eben macht es viel Spaß und Freude, in die Gemeinden hineinzugehen, Seminare zu halten. Also das ist etwas, was ich sehr gerne tue. Deswegen denke ich, dass wir auch viel Freude an dieser Sache, an diesem Morgen haben werden. Das bedeutet nicht, dass ich Sie nicht herausfordern werde. Also Sie werden sich jetzt nicht locker auf Ihren Sessel oder Ihren Stuhl hinsitzen können und einfach mal zuhören, sondern ich werde Sie herausfordern. Das, was wir heute beabsichtigen, ist etwas, wo Sie wirklich mitdenken müssen. Sonst wird es Ihnen nichts bringen. Sonst tut es mir leid, Sie sind dann tatsächlich fehl am Platz. Sie müssen mitdenken. Die Apologetik ist nicht etwas, wo man einfach sich berieseln lassen kann und dann irgendwas mitnehmen kann nach Hause und der Alltag geht so weiter, sondern man wird tatsächlich gedanklich, konzeptionell herausgefordert. Das heißt, Sie müssen mitdenken. Und wenn ich Sie irgendwo verliere auf dem Weg bis zum Ende dieses Seminars, dann versuche ich Sie wieder zurückzuholen. Und das werde ich dadurch tun, dass ich eben bestimmte wichtige Konzepte immer wieder wiederhole. Also am Anfang werden Sie gewisse Fremdwörter hören, die Sie vielleicht noch nie gehört haben. Epistemologie ist eins dieser Fremdwörter. Das ist die Erkenntnistheorie. Epistemologie, Erkenntnistheorie. Das ist ein sehr wichtiger Begriff in der Apologetik, in der christlichen Apologetik. In der Philosophie ist es natürlich auch ein sehr wichtiger Begriff, Erkenntnistheorie. Aber lassen Sie sich nicht erschrecken von diesen Fremdwörtern. Auch wenn Sie diese Fremdwörter nicht gehört haben, wenn ich es erwähne, werden Sie fast in jedem einzelnen Beispiel feststellen, dass ich sofort danach eine Definition gebe oder versuche, den Begriff irgendwie zu erklären. Auch wenn ich jetzt nicht explizit sage, hier kommt eine Definition des Begriffs Epistemologie, sondern hören Sie sich den Begriff an und dann passen Sie auf, was ich im nächsten Satz, in den nächsten 2, 3 Sätzen sage. In diesen Sätzen werde ich dann meistens eben erklären, was ich damit meine. Und wenn Sie einmal einen Begriff gar nicht verstehen, dann haben Sie natürlich sofort auch die Freiheit, sich zu melden und mich zu fragen. Also Sie dürfen mich jederzeit unterbrechen. Es ist wohl hier eine gewisse Formalität da in einem Seminar. Ich werde hauptsächlich derjenige sein, der hier etwas vorträgt. Aber das bedeutet nicht, dass Sie sich nicht melden können. Im Gegenteil, Sie sollen sich melden. Also ich möchte hier eine Atmosphäre schaffen, wo ich Ihnen was gebe, Sie fragen mich zurück, ich versuche dann eine weitere Erklärung zu geben. So werde ich es auch mit der Vorlesung halten. Also ich liebe die althergebrachte Art des Vorlesens. Vielleicht sind Sie das nicht gewohnt, macht auch nichts, Sie werden sich schnell daran gewöhnen. Also ich lese tatsächlich etwas vor. Ich trage meistens nicht etwas frei vor, sondern ich lese tatsächlich etwas vor. Also es ist eine Vorlesung. Das ist die alte Methode der, ja, wie es die Professoren in der Vergangenheit getan haben. Sie haben immer diesen Dreischritt gehabt, oder meistens diesen Dreischritt. Vorlesung, wo sie tatsächlich was vorgelesen haben, wo sie denn das Material tatsächlich präsentiert haben. Dann das Kolloquium, wo es zum Austausch kam, wo die Studenten dann etwas fragen durften und der Professor hat dann darauf eine Antwort gegeben. Und dann meistens eine Seminararbeit, wo dann die Studenten tatsächlich etwas produzieren mussten. Also diesen Dreischritt. Und das finde ich pädagogisch sehr hilfreich, sehr, sehr wertvoll und das möchte ich irgendwo auch ein bisschen bewahren. An manchen Stellen wird das immer noch so getan. Also ich liebe es einfach, das so zu tun. Vorlesung, Kolloquium, also Austausch, Klassendiskussion oder und dann die Seminararbeit. Die Seminararbeit ist die, dass sie das, was sie tatsächlich lernen, anwenden. Ich werde sie hier nicht prüfen. Die Prüfung ist dann tatsächlich, wenn sie rausgehen, in ihre Gemeinden gehen, zurückgehen, mit ihren Arbeitskollegen zusammenkommen und dann gefragt wird, ja, wie sieht es mit dem christlichen Glauben aus? Und wenn Sie dann eine wunderbare, schöne Antwort geben können, dann haben Sie Ihre Seminararbeit bestanden. Gut. Ich habe das Ganze in zwei Teile aufgeteilt, weil wir zwei Tage, zwei Vormittage dazu Zeit haben. Das, was ich hier vortrage, ist im Grunde ein ganzer Kurs von 32 Stunden. Und ich versuche, ihn in 6 Stunden sehr komprimiert zusammenzudrücken. Und dann könnt ihr euch natürlich vorstellen, dass in 6 Stunden... wo nur das Allerwichtigste angesprochen werden kann. Also ich bräuchte natürlich viel mehr Zeit, um in die Details hineingehen zu können. Das ist mir leider nicht möglich, aber ihr werdet dennoch das Wichtigste mitnehmen können. Und das ist ja schlussendlich das Entscheidende. Außerdem, ich habe das Ganze in 2 Teile aufgeteilt. Das eine, der erste Teil, also den Teil, den ich heute präsentieren werde, ist der theoretische Teil. Und das ist der Teil, der wahrscheinlich euch mehr herausfordern wird, konzeptionell, als der zweite Teil. Und der zweite Teil ist natürlich der praktische Teil. Und das werden wir dann am nächsten Samstag in Angriff nehmen. Wieso Theorie? Wieso beschäftigen wir uns zunächst einmal mit der Theorie, mit dem Wesen der christlichen Apologetik? Nun, ganz einfach deswegen, weil es keine Praxis ohne Theorie gibt. Es gibt keine Theorie ohne Praxis und keine Praxis ohne Theorie. Jede Praxis hat eine Theorie, die hinter der Praxis steht. Jeder Pragmatiker hat eine bestimmte Philosophie, eben die pragmatische Philosophie, die hinter seinem Pragmatismus steht. Oftmals wird das nicht explizit angesprochen, oftmals wird es sogar unter den Tisch gekehrt, aber es gibt eine Theorie hinter jeder Praxis. Die Art und Weise, wie ich hier das Seminar halte, bedingt eine gewisse Theorie, die ich hinter meiner pädagogischen Auffassung habe. Ich denke, dass die Vorlesung zunächst einmal der erste Schritt sein sollte, dann das Kolloquium und dann eben die praktische Anwendung. Das ist meine Theorie, meine pädagogische Theorie. Und so werde ich das dann jetzt auch in der Praxis ausüben. In gleicher Weise hat die Apologetik eine bestimmte Theorie. Je nachdem, wie die Theorie gelagert ist, betont wird, ordnet sich die Praxis der Theorie unter. Das heißt, ich werde ganz klar Kritik üben an einer ganz bestimmten Theorie der christlichen Apologetik. Ich werde meine besondere Theorie euch als die Theorie empfehlen, die ich denke, biblischer ist als diejenige, die sonst üblich ist in der christlichen Apologetik. Deswegen denke ich, dass der heutige Teil vielleicht fast noch wichtiger ist, als der, der am nächsten Samstag stattfindet. Denn heute lege ich tatsächlich das Fundament. Wenn Sie das begreifen, was ich Ihnen heute mitteile, dann werden Sie fast sogar selbst den Sprung wagen können, die Praxis aus der Theorie zu entwickeln. Ich helfe Ihnen natürlich das nächste Mal dabei, gewisse praktische Schritte zu entwickeln, die sich dann aus dieser Theorie wachsen. Aber wenn Sie das Fundament, die Grundkonzepte begriffen haben, die ich Ihnen heute präsentiere, dann habe ich fast meine Arbeit schon erfüllt. Die absolute Notwendigkeit der christlichen Apologie. Die Christen der antiken Welt wussten aus eigener Erfahrung, wie schmerzlich es sein konnte, ihres Glaubens wegen verleumdet und verspottet zu werden. Sie legten aber auch eine erstaunliche Entschlossenheit an den Tag, trotz aller Widerwärtigkeiten an ihrer neuen Religion und Lebenshaltung festzuhalten. Welche Art der Repressalien waren, die sie zu erdulden hatten, wird uns in der Apostelgeschichte überliefert. Am Pfingsttag warf man den Jüngern Trunkenheit vor. All diese Dinge können Sie tatsächlich in der Apostelgeschichte nachlesen, die ich jetzt hier skizzenhaft aufführe. Also Trunkenheit war eins der Dinge, die den Jüngern gleich am Pfingsttag vorgeworfen wurde. Kurze Zeit später wurde Stephanus angeklagt, sich den Anordnungen des Mosaischen Bundes zu widersetzen. Ich werde jetzt hier nicht spezifisch die Bibelverse zitieren, das würde zu weit führen. Aber wie ich schon sagte, Sie finden all das in der Apostelgeschichte. Und Sie wissen natürlich auch, dass Stephanus dann kurze Zeit später zu Tode gesteinigt wurde. Die Gläubigen wurden der Lüge oder des leeren Geredes bezichtigt, weil sie die Berichte über die Auferstehung Jesu verbreiteten. Die jüdischen Ratsherren, Ältesten und Schriftgelehrten ließen einige der Apostel verhaften, um sie zu verhören und gegebenenfalls zu töten. Dass ein Toter wieder zum Leben zurückkehren würde, schien König Agrippa völlig unmöglich zu sein. Aus dem Munde griechischer Philosophen musste der Heidenapostel Spott und Hohn über sich ergehen lassen, als er in ihrem Beisein die Wahrhaftigkeit der Auferstehung bezeugt hatte. Des Neides und der Vorurteile voll widersprachen gesetzesfromme Juden im psididischen Antiochia öffentlich der Lehre des Paulus und denunzierten ihn und seine Anhänger. Heretische Legalisten verwarfen die Gnadenbotschaft und versuchten, die Heidenchristen unter das Joch des Gesetzes zu zwängen. Der Konflikt weitete sich so stark aus, dass man es für ratsam hielt, ein Konzil in Jerusalem einzuberufen. In Thessaloniki wurden die Gläubigen verleumdet, Urheber politischer Unruhen zu sein. In Athen geriet Paulus unter den Verdacht, Verkünder neuer Götter zu sein. Kurzum, das Evangelium war den Juden Stein des Anstoßes und den Griechen Inbegriff der Torheit. Die Erstchristen mussten sich nicht nur vor böswilligen Feinden schützen, sondern sich auch vor falschen Bewundern in Acht nehmen. So untersagte es Paulus und Silas den Anhängern griechischer Mythologien, ihnen göttliche Verehrung entgegenzubringen. Ein Wahrsagegeist zwang eine Magd in Philippi, die Apostel als Diener des höchsten Gottes anzupreisen. Paulus empfand Mitleid mit den seelischen Qualen einer Frau, die von einem bösen Geist geplagt wurde. Es schien ihm auch nicht gebührlich zu sein, Propaganda für seine eigene Person in Anspruch zu nehmen von unreinen Mächten, die ihn letztlich daran hindern wollten, das Evangelium zu verkündigen. Kurzerhand trieb er den Dämon im Namen Jesu Christi aus. Die ersten Christen, wie wir hier sehen, standen ständig in einer apologetischen Situation. Ständig. Fast jede Situation, in der sie sich befunden haben, war eine Situation, die sie herausgefordert haben, wo sie herausgefordert wurden, eine begründete Antwort für ihren Glauben zu geben. In welcher Lage sie sich auch befunden haben, ob jetzt Spott, Hohn, Anschuldigungen und so weiter eben der anfängliche Grund gewesen ist, wieso sie eben eine Rechtfertigung geben mussten über ihren christlichen Glauben. Das war jetzt nebensächlich, aber sie standen ständig in solch einer Situation. Meine Gegenfrage natürlich ist immer die, wie sieht es bei uns aus? Sind wir herausgefordert, ständig Antwort zu geben? Anders formuliert, erregt unser Christsein Anstoß in unserer Umgebung? Die prekäre Situation der Gläubigen des 21. Jahrhunderts weist viele Gemeinsamkeiten mit der schwierigen Lage ihrer Brüder im 1. Jahrhundert auf. Vielfach wird unser christlicher Glaube mit Verachtung überschüttet oder der Lächerlichkeit preisgegeben. Gehässige Anschuldigungen richten sich gegen die christliche Gemeinde. Wie sollen wir darauf antworten? Das ist die apologetische Frage. Auf diese Frage müssen wir eine Antwort finden. Und zwar eine gut begründete biblische Antwort. Und Sie werden bald feststellen, Es gibt tatsächlich hundertfach eine Antwort auf diese Frage, auf diese apologetische Frage. Und dann muss man sofort die zweite Frage anfügen. Wenn es hunderte von verschiedenen Antworten auf diese Frage gibt, ist denn irgendeine tatsächlich die richtige? Können hundert verschiedene Antworten auf diese Frage tatsächlich alle richtig sein? Nun, passen Sie gut auf, ich werde auf diese Frage zurückkommen. Auf jeden Fall müssen wir das eine festhalten, dass wir am Beispiel der ersten Christen, der Frühkirche, uns tatsächlich ein Beispiel nehmen können. Das NT, das Neue Testament, gibt uns genaue Anweisung, wie die Gläubigen der Frühkirche mit Relativisten, Mystikern und Eklektikern umgegangen sind. Es wäre Paulus geradezu widersinnig vorgekommen, den Absolutheitsanspruch der Bibel nur auf sich selbst zu beziehen und nicht auf alle anderen Menschen. Seine Briefe zeugen von der festen Gewissheit, dass das Christentum zuverlässige Auskunft erteilt über die Realität des Diesseits und des Jenseits. Besonders in Fragen der übernatürlichen Würdigkeit gibt das NT eine stichhaltige Antwort. Die Urgemeinde war sich sicher, dass die Grundpfeiler absoluter Wahrheit feststünden. Paulus verwendet tatsächlich diese Begriffe Grundpfeiler der Wahrheit. Was sind die Grundpfeiler der Wahrheit oder was ist der Grundpfeiler der Wahrheit? Es gibt also so etwas wie absolute Wahrheit, absolute Gewissheit. Sie verraten die Meinung, dass ideelle Differenzen in Fragen der Politik, Erziehung oder Kultur nicht vordergründige Faktoren im Auslösen religiöser Konflikte seien. Vielmehr seien sie das sichtbare Resultat geistlicher Realitäten, die in der unsichtbaren Sphäre im Widerstreit stünden. Grundsätzlich weigerten sich die Gläubigen, gemeinsame Sache mit falscher Religiosität zu machen. Sie gaben sich nicht mit der oberflächlichen Akzeptanz des Christentums zufrieden. Wenn man ihrer Religion den Status vorenthielt, absolute Wahrheit zu sein. All diese Aussagen könnte ich hier persönlich noch weiterführen. Vielleicht sollte ich es auch ab und zu einmal tun. Denn ich denke, das ist ein Grundübel unserer Zeit, dass wir für alles irgendwo Platz haben. Unsere pluralistische Gesellschaft drängt uns gerade dazu, alles für gut zu empfinden und dann eben den Blick zu verlieren für die absolute Wahrheit, die das Christentum tatsächlich darstellt. Und wenn wir die absolute Wahrheit haben, und das ist nicht ein Anspruch, den ich persönlich erfunden habe, sondern das lesen wir tatsächlich in der Bibel, wenn wir tatsächlich die absolute Wahrheit haben, dann hat tatsächlich nicht alles Platz. Dann werden wir irgendwo anstoßen. Es ist unser Anspruch, absolute Wahrheit zu besitzen. Mit diesem Anspruch treten wir in die Welt hinein. Gehen wir in die Welt hinein und verkündigen einen absoluten Erlöser, Jesus Christus, der tatsächlich erlösen kann. Ihre Weltanschauung stand nicht gleichberechtigt neben den Vorstellungen vieler anderer Religionen und Ideologien, sondern erhob für sich den Anspruch, die einzig legitime zu sein. Deshalb gaben sie auf die Angriffe und Verspottungen eine wohl durchdachte und wirkungsvolle Antwort in Form einer Apologie. Warum gibt es heute kaum noch ein Interesse an Apologie? Hier habe ich es ausgedrückt, positiv. Ich könnte es natürlich auch negativ formulieren, weil wir keine durchdachte, keine wirkungsvolle Antwort mehr haben auf die Angriffe, die an uns herangetragen werden. Sind es überhaupt noch Angriffe? Gehen wir lieber den Angriffen aus dem Weg? Petrus verkündete, ich zitiere einfach ein paar Bibelverse aus der Apostelgeschichte, so möge denn das ganze Haus Israel mit Sicherheit erkennen, dass Gott ihn zum Herrn und zum Christus gemacht hat, eben diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Saulus aber trat nur umso entschlossener auf und brachte die Juden, die in Damaskus wohnten, völlig außer Fassung, indem er bewies, dies ist der Christus. Paulus sprach in der Synagoge mit den Juden und dem zum Judentum übergetretenen Griechen, ebenso auf dem Markte Tag für Tag mit denen, die er dort gerade antraf. Aber auch einige epikureische und stoische Philosophen ließen sich mit ihm ein. Ich schätze mich glücklich, König Agrippa, dass ich mich heute wegen aller Beschuldigungen, welche die Juden gegen mich erheben, hier vor dir verantworten darf. Ich schätze mich glücklich. Ist das unsere Einstellung? Weil ihr allesamt sowohl während meiner Gefangenschaft als auch bei der Verteidigung und Bezeugung der Heilsbotschaft mitgenossen des mir verliehenen Gnadenamtes seid. Die einen so aus Liebe, weil sie wissen, dass ich zur Verteidigung der Heilsbotschaft bestellt bin. Die ersten Christen gaben ihren Mitmenschen unmissverständlich zu verstehen, dass sie nur in Jesus Zugang zum himmlischen Vater haben. Dieses Wort nur ist hier natürlich das Schlüsselwort. Nur. Es gibt keinen anderen Weg. Wenn es keinen anderen Weg gibt, dann sind wir einerseits verpflichtet, eben diesen Weg, diesen einzigen, ausschließlichen, einzig legitimen Weg, heißt, sprich, Jesus Christus zu verkündigen, und dann müssen wir alle anderen Wege ausschließen. Denn Christus behauptet von sich selbst, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Infolgedessen traten die Jünger als Verkündiger eines objektiven und exklusiven Evangeliums auf. Warum Apologetik, dass das Evangelium objektiv ist? Es ist nicht etwas, was ich mir selbst erdacht habe, sondern das objektiv, das heißt von außen auf mich zugekommen ist. Das heißt, Jesus ist eine Person außerhalb meiner selbst. Gott ist eine Person außerhalb meiner selbst, außerhalb sogar dieser Kreatur. Und ein exklusives. Das heißt, es gibt nur diesen einen. Alle anderen Wege sind frei. Deswegen besteht die absolute Notwendigkeit der Apologie. Wir müssen diesen Standpunkt verteidigen. Und verteidigen bedeutet jetzt nicht nur in die Defensive zu gehen, sondern Verteidigung, dieses Wort Apologie hat nicht nur die Bedeutung der Verteidigung, sondern auch eine positive, offensive Bedeutung der Rechtfertigung. Aber auf das komme ich noch später zu sprechen. Nur die Menschen, die sich das Wort Jesu zu eigen machen, kämen in den Besitz der befreienden Wahrheit, Johannes 8, 31 und 32, und des ewigen Lebens, Johannes 6, 44 bis 51. Also es geht mir eigentlich nicht einmal darum, den Menschen die Wahrheit zu sagen. Schlussendlich geht es mir darum, dass die Menschen ewiges Leben bekommen. Um ewiges Leben bekommen zu können, müssen sie die Wahrheit erkannt haben. Die Wahrheit ist eine Person, Jesus Christus. Es geht mir darum, dass die Menschen zum ewigen Leben kommen. Darum geht es mir. Darum besteht die absolute Notwendigkeit der Apologie. Die Frühkirche war deshalb immer bereit, die zentralen Lehraussagen ihres Glaubens zu verteidigen, weil es um das ewige Leben ging. Sie waren sich bewusst, dass die Wahrheit nur dann klar und verständlich verkündigt wurde, wenn jeder Widerspruch entkräftet und allem Irrtum gewehrt wurde. Welch ein gewaltiger Auftrag. Jedem Widerspruch, jeder Widerspruch entkräftet, allem Irrtum gewährt. Der Herrnbruder Judas ermahnt die Christen in seinem kurzen Brief, für den Glauben zu kämpfen, der den Heiligen ein für allemal übergeben worden ist. Es geht um Kampf. Es ist nicht etwas, was wir einfach nur so tun können, das irgendwie automatisch passiert. Es ist ein Kampf, es ist ein geistlicher Kampf. Wenn man gut kämpfen möchte, muss man sich gut vorbereiten. Dazu sind wir heute Morgen hier zusammengekommen. Wir bereiten uns auf den Kampf vor. Petrus macht die Apologie zur moralischen Verpflichtung. Er forderte jeden Jünger Jesu auf, jederzeit eine passende Antwort auf Fragen des Glaubens zu geben. Also moralische Verpflichtung heißt, Gott verlangt es von uns. Es ist ein Gebot Gottes. Wir müssen es erfüllen. Es wird uns nicht zur Auswahl gestellt, ob wir jetzt das tun wollen oder nicht. Gott sagt, ihr müsst es. Wenn ihr mir nachfolgen möchtet, dann müsst ihr hier Arbeit leisten. Und das sagt uns Petrus natürlich in 1. Petrus 3, Vers 15. Haltet nun den Herrn Christus in euren Herzen heilig und seid alle Zeit bereit, euch gegen jedermann zu verantworten, der von euch Rechenschaft über die Hoffnung fordert, die in euch lebt. Alle Zeit sollen wir bereit sein, gegen jedermann, egal wer dann kommt, und wir müssen vorbereitet sein, ihm dann eine Antwort zu geben auf die Fragen, die er an uns stellt. Egal welche Fragen dann kommen. Im Kontext des vorausgegangenen Abschnittes wird ersichtlich, dass dieser Vers nicht eine isolierte Ermutigung ist, den Glauben intellektuell zu verteidigen. Es sollte im weiteren Kontext des ganzen NTs gesehen werden, dass die Rechtfertigung der christlichen Wahrheitsbehauptung betont. Nach 1. Petrus 3, Vers 15 liegt die Verantwortung, den christlichen Glauben zu verteidigen, auf allen Gläubigen, alle Schafe der christlichen Herde. Vielmehr noch ist es eine Verpflichtung, die auf denjenigen ruht, die beauftragt sind, die Herde zu verteidigen. Also die beauftragt sind, die Herde zu beschützen, das heißt die Gemeinde zu beschützen vor all den anderen Angriffen. Wer sind das? Das sind natürlich die Ältesten. Das sind die Pastoren der Gemeinden. Sie sind in einer ganz besonderen, ganz wichtigen Funktion und Position. Und sie haben eine ganz besondere Verantwortung übertragen bekommen von dem Oberhirten, Jesus Christus, die Gemeinde zu bewahren, die Gemeinde zu beschützen. Das steht in Apostelgeschichte 20, Vers 28 bis 30. Deswegen, wie Sie das wahrscheinlich wissen, oder manche wissen es, manche vielleicht nicht, wir haben in ganz besonderer Weise Pastoren und Ältesten eingeladen. Jeder ist natürlich willkommen. Und es ist etwas, das jeden Gläubigen angeht. Aber in ganz besonderer Weise die Pastoren und die Ältesten. Das lesen wir auch in Titus 1, Vers 9. Ich zitiere hier, also die Ältesten und Lehrer der Gemeinde sind berufen und sollten imstande sein, aufgrund der gesunden Lehre ebenso wohl zu ermahnen, als auch die Widersprechenden zu widerlegen. Das letzte ist natürlich die apologetische Aufgabe. Das ist eine ganz besondere Weise Aufgabe der Ältesten, Pastoren und der Lehrer. Wir können deshalb der Schlussfolgerung nicht ausweichen, dass Apologetik den starken Zuspruch des Beispiels und des Gebotes des NT hat. Ich komme zum zweiten Punkt, wenn Sie das Konzept vor sich liegen haben. Die zeitgenössische Relevanz christlicher Apologetik. Bislang haben wir kurz in die Frühkirche hineingeschaut, in die Geschichte dieser ersten Christen, um zu sehen, wie diese Christen, wie das Neue Testament, wie Paulus, wie Petrus mit dieser apologetischen Aufgabe umgegangen sind. Aber hat das für uns heute noch eine Relevanz? Nun, meine These ist die, mehr denn je. Wir sind mehr denn je herausgefordert, dieser Aufgabe gerecht zu werden. Besonders, weil wir in einer Gesellschaft leben, die eben von der Postmoderne geprägt ist. Die Postmoderne ist vor allem anderen eine hermeneutische Krise, wo der moderne Mensch noch in der Abwärtsspirale von einem Kriterium der Wahrheit zum nächsten taumelt, in der perfiden Hoffnung, weit weg von Gott und irgendwo unendlich weit zurück, das endgültige Kriterium zu finden, hat sich der postmoderne Mensch aus der hermeneutischen Spirale herauskatapultiert. Wahrheit, was ist Wahrheit? Das ist die hermeneutische Krise. Wahrheit, was ist Wahrheit? Es gibt doch keine Wahrheit mehr. Somit steht die christliche Theologie und Apologetik sowohl neuen hermeneutischen als auch epistemologischen Herausforderungen gegenüber. Die Frage lautet nicht mehr länger, wo finde ich Wahrheit, sondern gibt es etwas wie Wahrheit überhaupt? Das ist die Hermeneutik. Und wenn es sie gibt, wenn es diese Wahrheit gibt, kann ich sie überhaupt erkennen? Das ist die Epistemologie. Also ich sage es noch einmal eben in dieser Umschreibung hier. Die Frage lautet nicht mehr länger, wo finde ich Wahrheit? Also damit geht man implizit davon aus, dass es diese Wahrheit tatsächlich irgendwo noch gibt. Ich habe sie eben noch nicht gefunden. Aber ich befinde mich auf dem Weg in Richtung dieser Wahrheit. Und irgendwann hoffe ich, dass ich sie tatsächlich finde. Das ist nicht mehr die Wahrheit. Das ist nicht mehr die Frage. Das war die Frage des Modernismus. Wir befinden uns alle auf dem Weg zur Wahrheit. Egal, auf welchem Weg du befindest, dich befindest, aber wir gehen alle auf diesen einen Punkt der Wahrheit zu. Und diese Frage wird nicht mehr gestellt. Denn diese Frage impliziert tatsächlich, dass es so etwas wie absolute Wahrheit irgendwo doch noch zu finden gibt. Nein, die Frage lautet, gibt es so etwas wie Wahrheit überhaupt? Und hier impliziert man eigentlich, nein, diese Wahrheit gibt es nicht mehr. Deswegen ist es egal, wie ich lebe. Das ist die hermeneutische Krise. Und dann, wenn man doch noch irgendwo eine positive Antwort finden möchte, wenn es so etwas wie absolute Wahrheit tatsächlich noch gibt, wie kann ich sie erkennen? Das ist die Frage nach der Erkenntnis, nach der Epistemologie. Also selbst wenn es diese Wahrheit gibt, wenn ich sie nicht erkennen kann, dann ist es doch egal, ob es diese Wahrheit gibt oder nicht. Ich kann sie ja sowieso nicht erkennen. Also wir müssen hier zweimal eine positive Antwort finden. Die eine positive Antwort ist, es gibt diese positive, absolute Wahrheit. Und zweitens, ich als Mensch kann diese Wahrheit erkennen. Das heißt, schlussendlich, ich kann nach dieser Wahrheit mein Leben anrichten. Auf diese Fragen müssen wir eine Antwort geben. Ich habe sie jetzt hier deutlich angesprochen, aber wie bringen wir das den Leuten zu verstehen oder wie bringen wir die Leute zum Verstehen, dass es diese Wahrheit gibt und dass ich sie erkennen kann, dass ich danach leben kann. Das ist die Aufgabe, das ist die Herausforderung, in der wir stehen. Die Apologetik ist in einer besonderen Situation im christlichen Glauben, in einer postmodernen Welt auf neue und kreative Weise ins Gespräch bringen zu dürfen. Dabei können gerade postmoderne Prämissen, die es natürlich, so sagt man uns, eigentlich nicht gibt. Das habe ich hier in Klammern geschrieben, aber das ist im Grunde erneut das, was ich ganz am Anfang gesagt habe. Die Postmoderne sagen, es gibt keine Theorie, es gibt keine Wahrheit, es gibt keine Konzepte, alles ist relativ. Und indem sie das sagen, geben sie uns eine postmoderne Theorie, eine postmoderne Wahrheit zu verstehen. Auch da gibt es nicht, ich sag mal, das pur Relative, sondern das pur Relative ist in sich selbst absolut. Wenn es nur das Relative gibt, dann ist nur das Relative absolut. Auch da gibt es keine Praxis ohne Theorie, keine Theorie ohne Praxis. Nun gut. Dabei können gerade postmoderne Prämissen, die es natürlich, so sagt man uns, eigentlich nicht gibt, sogar als Wegweiser, Wegbereiter für das Evangelium dienen. An Jesus Christus zu glauben bedeutet auf gewisse Weise auch, der Moderne mit ihrem absoluten Glauben an die autonome menschliche Vernunft den Rücken zu kehren. Insofern haben der christliche Apologet und der postmoderne Mensch ein gemeinsames Feindbild. Was ist dieses gemeinsame Feindbild, um es hier noch einmal ganz deutlich auszusprechen? Es ist die Vorstellung des modernen, autonomen Menschen. Doch in einem zweiten Schritt muss erkannt werden, dass die postmoderne Ablehnung jeglicher Vernunft auch nicht besser ist als das moderne Gegenstück. Also der moderne Mensch hat sich absolut auf seine eigene Vernunft verlassen. Das ist eben das, was man mit diesen Begriff autonom besagen möchte. Autonom ist nichts anderes, als dass der Mensch sich selbst zum Gesetz macht. Der postmoderne Mensch wendet sich von diesem Ideal ab und sagt, es gibt nichts mehr Vernünftiges. Alles ist irrational. Alles hat oder macht keinen Sinn mehr. Aber von christlicher Seite aus, so interessant und in irgendeiner Weise gut, man auch die Kritik empfindet des postmodernen Menschen hinsichtlich dieser Hybris des modernen Menschen, der sich nur auf seine Vernunft verlassen möchte und meint, verlassen zu können, müssen wir dem postmodernen Menschen sagen, dass seine Lösung, dass alles schlussendlich doch irrational und sinnlos ist, auch keine Lösung ist. Ich schreibe es hier so, insofern tritt der christliche Apologet dem postmodernen Menschen zu sein im Kampf gegen die Hybris des modernen Rationalismus. Nur um ihm in einem nächsten Schritt zu zeigen, dass sein Skeptizismus auch nicht viel besser ist. Gerade hier hat die christliche Apologetik heute wohl mehr als je zuvor die Aufgabe, die Offenbarung Gottes nicht als kaltes System von Wahrheiten zu präsentieren, sondern als das, was es in Wirklichkeit ist, eine warme personale Wahrheit, nach der wir und mit der wir leben können, die verlässlich und sinnstiftend ist und die uns von Grund auf verändert. Das ist die christliche Botschaft. Es ist eine personale Wahrheit. Es ist eine Wahrheit, die in dieser Person Jesus Christus verkörpert ist. Wir verkündigen Jesus Christus. Wir verkündigen kein theologisches System. Wir verkündigen eine Person, die uns etwas über Gott mitgeteilt hat. Und deswegen interessiert uns das, was diese Person uns über den allmächtigen Gott mitteilen möchte. Deswegen setzen wir uns mit den Aussagen dieser Person auseinander und kommen schlussendlich zu einer Theologie, zu einer Theorie, um über den Weg der Theorie wieder zur Praxis zu kommen. Und unser Leben wird dadurch verändert und soll dadurch verändert werden. Wenn wir im Folgenden über Ansätze und Methoden sowie Inhalt und Praxis der Apologetik nachdenken, dürfen wir nicht vergessen, dass sich die Zeiten auch für die Apologetik geändert haben. Es gab eine Zeit, in der Apologetik sich den Luxus leisten konnte, die meiste Energie dafür aufzuwenden, dem nichtgläubigen Menschen Beweise zu präsentieren. Und ich habe das Wort Luxus hier ganz bewusst verwendet. Es war Luxus, wenn wir mit den Menschen auf der Straße eben so geredet haben, ja, es gibt tatsächlich XYZ-Beweis, dass das Christentum tatsächlich wahr ist. Und jetzt hör mir mal gut zu, wie ich das begründe. Das war absoluter Luxus, denn wir sind davon ausgegangen, dass mein Gegenüber, auch wenn er noch nicht an Jesus Christus glaubt, grundsätzlich davon ausgeht, es gibt so etwas wie Wahrheit. Aber was passiert, wenn dieser Gegenüber jetzt sagt, es gibt doch überhaupt keine Wahrheit? Egal welchen Beweis du mir präsentierst, es ist ganz bestimmt kein Beweis, der mich zu dieser Wahrheit führt, denn es gibt ja diese Wahrheit gar nicht. Ja, dann haben wir tatsächlich ein Dilemma. Dann haben wir tatsächlich ein Problem, wenn dieser Mensch tatsächlich grundsätzlich von der Einstellung ausgeht, es gibt ja keine Wahrheit, dann kommen wir mit Beweisen gar nicht mehr viel weiter. Dann stehen wir tatsächlich im Kalten. Und wenn wir jetzt 100 verschiedene Beweise uns auswendig gelernt haben, dann wird keiner dieser Beweise irgendetwas bewirken. Ich sage jetzt nicht, dass Beweise etwas Negatives sind. Was ich sagen möchte ist, auch wenn sie von unserer Warte aus als positiv bewertet werden, unser Gegenüber, der davon ausgeht, es gibt keine Wahrheit, wird mit Beweisen überhaupt nichts anfangen können. Das heißt, wir werden keinen Schritt weiterkommen in unserem Bemühen, egal wie gut wir uns vorbereitet haben, egal wie toll wir die Beweise finden. Und es gibt wunderbare Beweise, Gottesbeweise, die ich euch später noch ganz kurz vorstellen möchte. Aber in unserem Gespräch mit unserem Gegenüber, mit unserem postmodernen Menschen, der uns gegenübersteht, werden wir keinen einzigen Schritt vorwärts kommen. Im Gegenteil, er wird uns einfach nur anschauen und ins Gesicht lachen und weitergehen. Und dann stehen wir da frustriert und meinen, jetzt habe ich so viel Zeit verwendet, mir 10, 20 Bücher durchzulesen und mich optimal vorzubereiten auf diese Gespräche mit den Ungläubigen. Und ich merke, ich komme gar nicht voran. Ich erreiche gar nichts Positives. Ja, wie sollen wir dann dieses Problem lösen? Und so wurde Apologetik über die letzten fast 19 Jahre, wir werden später nochmal etwas auf die Geschichte der Apologetik zu sprechen kommen. Und wir müssen hier tatsächlich das Fazit ziehen, dass wir grundsätzlich die meiste Zeit dieser vergangenen 2000 Jahre versagt haben. Und das ist ein schreckliches Fazit. Wir müssen umdenken, wir müssen uns neu orientieren. Und das ist ein Ziel, das ich hier ein bisschen anzupeilen, dass wir umdenken, dass wir neue Wege gehen. Ich fasse dies hier kurz so zusammen. Wir finden beim postmodernen Menschen kein vernünftiges Raster mehr, in das er Beweise einordnen könnte. Er hält nicht viel von einem Ringen um objektive Wahrheit, der ja nicht einmal von der Existenz einer solchen überzeugt ist, geschweige denn die Notwendigkeit sieht. Die ganze postmoderne Weltanschauung in ihren unendlich vielen Facetten macht es nötig, dass die heutige Apologetik an einem ganz anderen Punkt ansetzen muss. die Argumente, die Gottesbeweise der klassischen Apologetik wollen wir hier nicht grundsätzlich in Frage stellen, aber wir plädieren dafür, dass Apologetik heute tiefer ansetzen muss. Sie braucht einen Archimedes-Punkt.